Die erste Band, Spielfolge Nummer 1, kommt aus Mülheim an der Ruhr und heißt Sunday Smiling. Sunday Smiling. Die Mitwirkenden sind Karl-Heinz Klapperschmidt, 25, Dieter Berndt, 19, am Schlagzeug, Wolfgang Fornero, 18, Gitarre und Hartmut Traub, 17, Bass. Gründungsjahr 1969, Stilrichtung progressiv. Zwei Titel, Vanilla Fudge, Take Me for a Little While, Take Me for a Little While, Ludwig von Beethoven, Albumblatt für Else. Sunday Smiling aus Mülheim-Ruhr. Dankeschön, Dankeschön.